Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zur 37. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 19. September 2024. Und wir beginnen mit unserer 14-tägigen Sitzung. Mein Name ist Vaku, ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll steht hier, Isan, Fragezeichen. Jo, ich sitze schon startbereit. Perfekt. So, anwesend ist der Balli, der Wolf, die Sandra, die Vaku und die Isan. Entschuldigt, weil Urlaub ist der Elder. Aber damit sind wir beschlussfähig. Und haben da als erstes das Protokoll der letzten Sitzung einmal abzustimmen. Gibt es hier Einwände oder Enthaltungen? Enthaltung. Mhm. Gut, dann einstimmig mit einer Enthaltung angenommen. Dann machen wir weiter mit den Berichten. Berichte des Landesvorstands. Ich fange dann mal an. Wir hatten ein Online-Arbeitstreffen mit dem Martin am 9. September. Dann hatte ich am 10. September Stammtisch in Düsseldorf. Am 12. September war die Datenschutzschulung mit dem Wilk. Da war ich kurz mit drin, um ihm die entsprechenden Rechte zu geben und nochmal auf die Zertifikate hinzuweisen. Und dann war ich parallel und hin und her auch noch in einem anderen Big Blue Button Bereich, weil unser letzter und ich glaube auch frisch gewählter politischer Geschäftsführer im Bund da irgendwie einen falschen Link weitergegeben hatte und ich befürchten musste, dass Leute im falschen Big Blue Button Raum sind. Dann habe ich ein bisschen Helpdesk gemacht für die Duisburger Piraten. Ich habe die Einladung formuliert, weil das, was wir bekommen haben, das war leider immer noch fehlerhaft. Dann habe ich eine Wiki-Seite angelegt für die Aufstellungsversammlung. Am 13. habe ich mich mit dem Elder getroffen. Dann haben wir das Programm für die Marina festgelegt. Das ist jetzt auch im Wiki verlinkt und alles fertig und auch mit den Menschen, die da auch Vorträge machen, abgestimmt. Heute Vormittag wegen der Marina in dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und habe mir mit dem Hausmeister da die Lokalitäten angeguckt. Da habe ich später noch was unter Sonstiges. Und KMV Münster habe ich auch einen Termin mit Elder abgesprochen. Er kann das übernehmen. Bin auf Location-Suche, kommt auch später nochmal und habe das entsprechende Orga-Pad dafür angelegt. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, gerne am Ende, wenn wir einmal durch sind. Als nächstes wäre der Elder dran, aber der ist wie gesagt im Urlaub. Also Wolf, du bist am dransten. Ja, wir haben uns irgendwann zwischendurch getroffen in der Geschäftsstelle, um das weitere Vorgehen für 2025 abzustimmen. Ansonsten habe ich ausschließlich Sterbebegleitung für meinen Vater gemacht, der am Freitag letzte Woche verstorben ist. Mein Beileid, Wolf. Dankeschön. Okay, dann wird der Balli dran als nächstes. Ja, der schließt sich natürlich an mit dem herzlichen Beileid, lieber Wolf, weil es geht einer guten Freundin mit ihrem Vater gerade ähnlich, der liegt auf der Intensivstation, deswegen war ich. Aber egal, das hat jetzt nichts mit der Vorstandssitzung. Ich habe auch Dinge gemacht, ich habe sie nicht so schön dokumentiert wie Vaku. Ich bin einfach nur am Connecten, Telefonieren und Vaku hat noch mehr gemacht, als sie eben aufgezählt. Mehr habe ich nicht zu sagen, doch ich habe versucht, jetzt die Kontostände abzurufen. Das geht mit meinem Laptop nicht, weil mein Hauptcomputer einfach nicht mehr da ist, sozusagen. Also. Sparkasse habe ich eingetragen. Super. Danke, Wolf. Ich hätte es sonst jetzt auch noch gemacht, aber nein, hätte ich ja nicht. Egal. Also, ich tue was noch und das war's dann schon. Jo, danke, Balli. Dann ist Isan als nächstes dran. Danke. Ja, Wolf, du weißt, was ich sagen will. Tut mir wirklich leid. Okay. Jetzt werde ich auch wieder dienstlich. Ich habe wie üblich Social Media gemacht, Tickets geschubst. Ich war in der Datenschutzschulung. Ich habe das AGÖA-Treffen gemacht. Ich war mit mir alleine und habe viel Interessantes dabei erfahren. Und war auch bei dem Online-Arbeitstreffen mit Martin. Okay, danke dir. Und als letztes die Sandra. Die Letzten werden die Ersten sein irgendwann. Genau. Wolf, mein Beileid und viel Kraft für die nächste Zeit. So, ich habe ein paar wenige Spams gelöscht, wirklich wenig. Dann war ich letztes Wochenende auf dem BPT. Ich habe am Front Office gesessen und es war fürchterlich. Ich habe alleine am Frühstückstisch gesessen, wie ich es gesagt habe. Dann hatten wir letzten Montag am 16.09. wieder Sitzung GFA so. Wir haben nochmal mit der PowerPoint-Präsentation weitergemacht. Der Jonas unterstützt mich da sehr. Die Janine würde auch mehr unterstützen, aber die hat auch im Moment das Haus am Brennen. Nicht mit Feuer, sondern mit viel Arbeit und Kümmern. Ja, das war's von mir. Ich könnte nachher noch ein bisschen was erzählen und dann machen wir das vielleicht auch. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit Bericht der Statistik. Mitglieder ist jetzt eine Weile nicht aktualisiert worden, wahrscheinlich wegen Bundesparteitag, Vorstandswechsel, was auch immer, was ich heute gesehen habe, ist der Stand vom 8. September 1345 Mitglieder und davon 585 stimmberechtigt. Sparkassenbestand 144,60 €, GLS Girokonto 6.670,42 €, Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 46.190,67 € und Stadtsparkasse Düsseldorf, unser ja fest angelegtes Geld, 200.000 € auf dem Renditekonto. Renditekonto, ist das richtig, Wolf? Heißt das nicht anders? Ja, das hat einen besonderen Namen, aber das ist ein Renditekonto, weil wir haben da Geld festgelegt, das hat eine feste Verzinsung und bringt uns so viel wie, weiß nicht, ein halber Jahresblock Mitgliedsbeiträge aktuell. Okay. Danke. Gut, VKV-Kontostände, neuesten Stand findet ihr immer auf dem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de unter dem Menü Kontostände. Wenn es hier keine Fragen gibt, mache ich direkt weiter. Termine. Am Samstag, 21.09. ist eine Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf ab 15 Uhr. Wir sind im Safras und freuen uns immer über Gäste und Interessierte. Am 22. ist die Landtagswahl in Brandenburg, 23. September. Eine Lesung im Theater Mahl mit Piratenbeteiligung. Wer weiterliest, wird erschossen. Ist hier auch verlinkt. Isan, du weißt, wer das macht von uns, ne? Ja, ich habe da heute auch auf Social Media, auf allen Plattformen den Post übernommen, den Elder auf Twitter schon vorbereitet hat. Natürlich kenne ich Melanie. Genau, die Melanie aus Mahl macht das für die Piraten, ne? Richtig. Okay, dann haben wir am 6. Oktober die Marina NRW in Düsseldorf. Am 5. November ist eine Kreismitgliederversammlung in Mettmann. Dann haben wir im nächsten Jahr, 22. und 23. März, unseren Landesparteitag und auch die Aufstellungsversammlung zur Bundestagswahl. Beides in Bielefeld. Noch nicht terminiert sind die Kommunalwahlen in NRW im Herbst nächsten Jahres. Fest ist der Termin für die Bundestagswahl. Die wird sein am 28. September 2025. Okay, weitere Termine der Piraten, NRW, Stammtische, Infostände, Sitzungen, sonstiges findet ihr auch immer auf unserem Kalender, auf unserer Webseite www.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Termine. Wenn eure Termine dort nicht stehen, schickt uns eine kurze Mail, damit wir die da auch eintragen können. Anträge hatten wir keine, Umlaufbeschlüsse einen, und zwar mit der Ticketnummer 526221 haben wir ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Dann haben wir als nächstes Aktuelles aus den Kommunen. Da habe ich hier mal reingeschrieben, die Kreismitgliederversammlung Münster. Wir hatten ja den Kreisvorstand angeschrieben, nachdem wir viele Rückfragen bekommen haben, ob Münster noch aktiv ist. Letzte Mitgliederversammlung laut Wiki war tatsächlich schon 2020. Wir haben dem Kreisvorstand eine Frist gesetzt, bis 31. August da dann wieder zu einer Mitgliederversammlung einzuladen. Die Frist ist um, wir haben keine Rückmeldung bekommen. Als ich dann schon mal mit dem Elder zusammensaß, haben wir da direkt auch jetzt einen Termin gefixt, weil Elder kann das übernehmen. Münster ist für ihn nicht ganz so weit wie für andere von uns. Und zwar werden wir dann einladen zu einer Mitgliederversammlung am 22. November ab 19.30 Uhr. Ich bin da jetzt gerade auf Suche nach Räumlichkeiten, wollte mal einmal kurz hier in die Runde fragen. Da gibt es auch eine Ticketnummer zu. Ich habe da einen Seminarraum angefragt. Das ist auch so eine Location, die irgendwie mit dem Bürgerhaus Münster in Verbindung steht. Deswegen relativ günstige Preise. Wir können einen Seminarraum haben für 25 Euro die Stunde. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob wir 2 oder 3 Stunden ansetzen sollten. Dann kommen noch einmalig 5 Euro für Auf- und Abbau von Tischen und Stühlen dazu. Der Raum fasst 10 Personen. Solle man das buchen? Also Beschluss brauchen wir ja in dem Sinne nicht, weil das ja dann vom Kreisverband Münster bezahlt werden muss. Aber gibt es hier irgendwie Einwände, das so zu machen, die vorgeschlagen? Also natürlich nicht. Ich bin nur jetzt gerade am Überlegen, ob 2 oder 3 Stunden. Da habe ich jetzt gerade drüber gegrübelt. Ja, da grübel ich auch noch drüber. Ich ich war ja in Köln gewesen, zu ähnlichem Anlass. Da hatte ich 2 Stunden angesetzt, da sind wir eigentlich auch mit klargekommen. 19.30 Uhr hatte Elder vorgeschlagen, weil er muss da Freitag auch noch arbeiten. Ja, ich denke, 2 Stunden sollten reichen. Ich bin mir ja gar nicht sicher, ob da überhaupt jemand kommt, also außer Elder. Also 2 Stunden reichen, Punkt. Und wenn man eine Stunde überschreitet, wird nicht der Nächste mit dem Schlüssel in der Hand stehen und den Raum benötigen. Das denke ich auch nicht. Freitagabend um 9 wird keiner mehr kommen. Eben. Also 2 Stunden buchen, 50 Euro, fertig, plus irgendwas anderes, Ende. Oder muss keiner mehr nach irgendeiner Kneipe oder sonst was suchen. Ja. Obwohl das die bessere Variante wäre, aber ich über mich. Okay, gut. Ich habe da noch ein paar Fragen wegen Schlüssel, Endreinigung und so weiter. Das werde ich dann nächste Woche klären können, telefonisch. Und dann lasse ich mir einfach die Vertragsunterlagen kommen. Okay, haben wir sonst noch was? Stadt, Landkreis, Fluss? Das ist nicht der Fall. Sonstiges Wichtiges, da habe ich mal hier reingenommen, das Ticket 526602. Isan, du warst auch schon darauf aufmerksam geworden. Ganz schön schwierige politische Fragen. aber da der Elder nicht da ist, wollte ich dich fragen, ob du vielleicht schon mal anfangen kannst. Es geht ja im Großen und Ganzen um Social Media. Einfach die Fragen auch schon mal in Pad packen, gucken, was du da beantworten kannst. Geht ja auch darum, welche Social Media Kanäle nutzen wir eigentlich, kann man da auflisten, wie viele Follower wir da haben und so. Und dann gibt's da ein paar Fragen zu KI und so. Da würde ich vorschlagen, dass wir dann vielleicht den Dani fragen, ob er uns da helfen kann. Ein bisschen was ist in den Programmen drin, Europaprogramm und Bundestagswahlprogramm. Aber ich weiß nicht, ob wir damit zurechtkommen. Ja, okay. Ich knöpfe das vor, mache das Pad und gucke mal, was sich in meinem Gehirn so tut. Apropos Zündfunken. Und ein bisschen mit unterstützen. Ich habe mir die Fragen nämlich heute schon angesehen. Ich finde die hochinteressant, weil die eben halt aus einer Schule kommen. Zwar schon Erwachsenenbildung, aber ich würde da gerne unterstützen, wenn ich darf. Naja. Wenn ich auch noch zwischengrätschen darf, unsere Antworten wären eigentlich relativ peinlich. Follower haben wir auf TikTok? Haben wir TikTok? Haben wir, ja. Aber, ja, okay. Das ist doch schon ein Mut für die zu. Ja, also ich finde die Fragen auch ganz interessant. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, ihr Sandra, dann frage ich gern Dani. Wen fragst du? Dani, PR02, mein Assistenten, der soll auch mal was tun. Ich war ganz überrascht. Nein, ich habe dich nur akustisch nicht verstanden. Nee, schon okay. Ja, aber der kann immer wunderbar auf solche Fragen antworten. Oh ja, oh ja. Und der Assistent wird nicht bezahlt, sondern zahlt sogar Beiträge. Okay, dann haben wir unter Sonstiges Wichtiges noch die Marina. Da wollte ich euch jetzt mal kurz über den Stand der Dinge informieren. Ich war dann heute bei dem Hausmeister, weil das ja dann doch alles nicht mehr so ist in dieser Schule, wie es 2014 da mal war, als wir da das erste Mal waren mit einem Tag der politischen Arbeit. Also, Kaffeemaschine hatte ich ja schon telefonisch erfragt, gibt es dort nicht. Aber Elder haben eine Rundfilter-Kaffeemaschine, die bringt er mit. In dem Saal selber ist eine Art Ausgabetheke, die wir nutzen können, um dort unsere Brötchen zu schmieren und unseren Kaffee zu kochen. Da ist auch ein Kühlschrank, aber da ist keine Spüle und kein Wasser. Deswegen, und die Steckdosen sind irgendwie so auf Sicherheits-2-Meter Höhe angebracht. Das heißt, für die Maschine brauchen wir auf jeden Fall schon mal ein Verlängerungskabel und wir müssen uns irgendwie um Wasser kümmern. Die Toiletten sind ein bisschen den Gang runter und da jedes Mal mit der Kaffeekanne hinzulaufen zum Wasserhahn, ist vielleicht ein bisschen kompliziert, weil man da durch den Saal quasi auch durchgehen muss. Deswegen dachte ich, dass wir vielleicht so ein paar 5-Liter Wasserflaschen kaufen und dann damit den Kaffee kochen. Die kosten auch nicht die Welt, aber das muss halt organisiert werden. Spülmaschine ist dementsprechend auch nicht da. Sandra, widersprech mir, aber ist jetzt auch nicht wichtig. Wenn jeder seine Kaffeetasse mitbringt, das haben wir schon so auf die Wiki-Seite geschrieben, dann haben wir ja nur das, was wir benötigen, um Brötchen zu schmieren. Und das können wir auch so, wie es ist, mit nach Hause nehmen. Bisschen mit Küchentuch abgewischt. Und das sollte kein Problem sein, oder? Das wird hinhauen. Okay. Ja, wie gesagt, das mit den Kaffeetassen haben wir schon mal ins Wiki geschrieben. Wenn wir jetzt Social Media machen, sollten wir da auf jeden Fall auch drauf hinweisen. Bitte bringt eure eigenen Kaffeetassen mit. Ich werde für ein bisschen Ersatz sorgen, weil es gibt immer Menschen, die dann keine Tasse dabei haben. Und was wir halt auch brauchen, weil wir da über gar nichts Küchentechnisches verfügen, sind drei Warmhaltekannen. Wenn jemand eine Warmhaltekanne mitbringen kann, einfach mal hier schreien. Ich habe eine kleine. Da kann ich anbieten. Bitte? 5 Liter kann ich anbieten. Das sollte reichen. Prima. Warte mal, zwei. So groß ist die doch nicht. Aber immerhin, da passt was rein. Ja, 2 Liter. Ich denke, das ist einmal Kaffeekuchen in dieser Rundfiltermaschine. Das müsste so ungefähr auskommen. Okay, wenn noch jemand eine kleinere hat, ich werde meine auf jeden Fall auch mitbringen, weil man da ja immer mal so ein bisschen wechseln muss. Aber dann hätten wir das auch geklärt. Vielleicht mag das auch jemand ein bisschen in dem Pad festhalten. Okay, Auf- und Abbau. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil es werden Tische und Stühle stehen. Aber wie genau, das weiß der Hausmeister nicht. Das werden wir also dann erst sehen, wenn wir da am Sonntagmorgen reinkommen. Heute waren wir da drin, da war fast der ganze Raum in Reihenstühlen, also wie bei einer Theateraufführung. Da müssten wir dann ordentlich was räumen und vor allen Dingen müssen wir es auch zurückräumen. Es sind ausreichend Tisch und Stühle vorhanden, aber wir müssen da schauen, dass ein paar Leute sind. Ab 9 Uhr können wir rein, ab 10 Uhr wollen wir loslegen, die beim Aufbauen und beim Zurückbauen quasi helfen. Okay, Leinwand ist vorhanden, Beamer müssen wir mitbringen. Weiß jemand, wo unser Beamer ist? Ist der im Techniklager oder ist in der LGS? Welcher? Einer würde mir reichen. Ich meine, wir haben 2 Stück gehabt. Früher, aber die sind auch schon 10 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob die funktionieren. Einen habe ich. Wo der andere ist, weiß ich. Das müsste theoretisch aber Daniel beantworten können müssen. Okay, dann frage ich ihn nochmal. Wegen des Beamers kann ich auch im Kreishaus in Düsseldorf fragen. Wir haben auf jeden Fall einen. Aber müsste ich ja trotzdem fragen, ob da jemand kommt und den mitbringen kann. Genauso wie für den Raucherbereich, Pavillon und einen Stehtisch. Der Raucherbereich ist auch okay. Also sowohl Essen, Trinken als auch Rauchen geht entgegen dem Vertrag, den ich unterschrieben habe. Schon alles in der Schule, dürfen wir aber nicht weiter erzählen. Tja, cool. So, Internet haben wir keins. Also für die Leute, die Präsentationen machen wollen und dazu Internet brauchen, müssen wir mit unseren Handys arbeiten und da eigenes kleines Netz machen. Okay, wir brauchen Verteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommel. Ich werde da jetzt die Tage immer mal wieder rumfragen und euch dann in die Pflicht nehmen, das ins Pad eintragen. Also wer was hat, bitte aufzeigen und bitte mitbringen. Ich denke, da brauchen wir einiges. Müllentsorgung, den Müll müssen wir mitnehmen, das ist aber kein Problem, haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Einen gelben Sack, einen grauen Sack und das unproblematisch. Problematisch ist, wir müssen nicht nur Besenrein übergeben, sondern es muss tatsächlich so sauber sein wie vorher auch. Tische, Theke soll desinfiziert werden, Toiletten müssen geputzt werden und auch der Zugang zur Halle. Insofern, was weiß ich, zum Beispiel absolutes Matschwetter ist und die Leute mit ihren Schuhen da Dreck hinterlassen. Das fand ich jetzt eigentlich ein bisschen viel, zumal wir das nicht nur putzen müssten, sondern auch das gesamte Zeug, was wir dafür brauchen, mitnehmen müssten. Also Lappen, Putzmittel, Desinfektionsmittel, Besen. Es steht ein kümmerlicher kleiner Besen da, mehr gibt es da nicht. Und der Hausmeister schlug vor, es gibt eine Reinigungsfirma, mit der die zusammenarbeiten, die nach solchen Veranstaltungen dann auch eben das entsprechend so sauber macht, wie die Schule sich das vorstellt. Er wird da ein Angebot anfragen. Wir haben ja noch ein bisschen Budget. Ich befürchte allerdings, dass die dann doch etwas teurer sind, weil es ist ja auch noch ein Sonntag. Aber ich würde das eigentlich ganz gerne umgehen. Also mit Toilette putzen habe ich kein Problem, aber ich hätte ein Problem damit, wenn wir unser gesamtes Putzzeug mitnehmen müssen. Machen. Fertig. Ja gut, wenn das 500 Euro kostet, können wir es nicht machen, aber... Also ja. Okay, ich rechne mit 233,50 Euro. Ich auch. Tatsächlich, ich rechne auch mit 230 Euro. Ich weiß nicht, warum. Nee, lass die anderen. Wolf ist der Schatzmeister, der muss es auch geben. Also von daher... Das sollten wir auf jeden Fall auch zusetzen. So. Alles gut. Das andere ist schon genug, was wir dazu beitragen und... Wenn wir dann für alle etwas schaffen, dann ist das geteilt durch die Anzahl der Teilnehmer wahrscheinlich gar nicht so teuer. Ja, also ich habe das Angebot angefragt. Der Hausmeister wollte das rausschicken. Das kommt dann an Vorstand, Eltern, schauen wir mal. Dann würde ich dann, wenn es bezahlbar ist, entsprechend einen Umlaufbeschluss machen. Wir haben jetzt noch eine Sitzung vor der Marina. Das heißt, wir müssten jetzt auch zwischen den Sitzungen ein bisschen kommunizieren. Okay, ansonsten, der Hausmeister wird da sein, ab 9 Uhr uns aufschließen, also auch alles wieder zumachen, also da müssen wir uns sonst nicht kümmern. Ich glaube, das war jetzt soweit alles. Also, für euch nochmal, Warmhaltekern, Kabeltrommel, Verteiler, Verlängerungskabel und Kaffeebecher. Kaffeebecher soll jeder mitbringen und ich frage den Daniel mal wegen dem Beamer und auch den KV Düsseldorf wegen des Beamers. Ich habe vom KV Krefeld dem Helder voriges Jahr übergeben. Der müsste auch einen haben. Du warst am Anfang wieder abgehakt. Was müsst ihr haben? Wir hatten im KV Krefeld einen Beamer. Den habe ich dem Elder übergeben. Okay, gut. Ja, magst du ihn da vielleicht mal fragen? Der ist ja auf Telegram erreichbar, trotz Urlaub. Das kann ich gerne machen. Okay, und Isan, du trommelst noch ein bisschen über Social Media? Ja, natürlich. Für die Marina. Also speziell wie mit Teilnehmern sollten sie sich eintragen. Ist nämlich sehr mau momentan. Programm ist fertig und Kaffeetasse mitbringen. Die Kaffeetasse kriegt einen eigenen Post. Okay. Gut, sonst habe ich nichts weiter im Pad. Haben wir noch was unter sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. NÖ hatte ich euch schon angedroht. Müssen wir eine Kleinigkeit besprechen. Vorher würde ich aber die Sitzung schließen. Der nächste Termin. Ja. Wort? Sprechen kaum. Reinhard, was geht? Ich hatte mal eine Anfrage. Ich habe jetzt die Einladung für diese Aufstellungsversammlung fertig. Die habe ich euch geschickt. War die so richtig? Du hast schon längst Antwort von mir bekommen. Heute Mittag noch nicht, heute Morgen. Vor 4 Tagen, warte mal. Nee. Na doch. Heute Morgen, na guck, ich habe nichts von dir gefunden oder du bist in Spam-Ordner gelandet. Ja, das wäre natürlich eine Frechheit, Rainer, das geht natürlich nicht. Ich bin schließlich Landesvorsitzender, du kannst mich hier in Spam-Ordner packen. Nee. Warte mal, wo habe ich denn dein Ticket jetzt? Na. Ich habe die Mail gesehen, die ist wirklich ausgegangen. Ich möchte das nur bestätigen. Genau, und deshalb habe ich das Ticket auch schon geschlossen. Warte. Nee, der ist gar nicht mehr da. Ich habe ihn nicht gekickt, aber er ist, glaube ich, von alleine. Wenn er gerade nicht da ist, ich gucke mal eben im letzten Protokoll, da ist die Ticketnummer, glaube ich, drin. Da ist er wieder. Ich war gerade weg. Ich guck mal meinen Spam-Ordner nach, Baku. Ja, mach das mal. Ich suche hier gerade noch. Kann sich irgendjemand erinnern, wo ich das letzte Mal diese Ticketnummer vermerkt habe? Sorry, ich bin gerade hier im Protokoll am Schreiben. Aber es ist doch einfach. Es ging um die Duisburger Abbau, ne? Ja, da sollte ich eine neue Einladung bis zum 16. fertig machen. Das habe ich auch getan. Jetzt bin ich gerade in meinen Spam-Ordner. Brauchst du nicht. Wir haben dir ein bisschen... Nee, warte, Bali, lass mich, weil ich habe das ja gemacht. Lass mich mal lieber reden. Also ich such dir die Mail nochmal raus und ich schicke sie dir nochmal, Reinhard. Da waren wieder sehr viele Fehler in der Einladung und angefangen davon, dass der Betreff fehlte. Dann hattest du von der Düsseldorfer Einladung was kopiert. Ja, bei Rückfragen wendet euch bitte an den Vorstand von Düsseldorf. Das passt natürlich gar nicht. Ach, Isan hat mir gerade eine Ticketnummer gegeben. Dann stimmberechtigt bei einer Aufstellungsversammlung sind alle Mitglieder der Piratenpartei in Deutschland, die in Duisburg wohnen, unabhängig davon, ob sie ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben oder nicht. Also da waren etliche Fehler drin, deswegen habe ich den Text quasi nochmal neu geschrieben. Der ist fertig, die Daten sind angefragt beim Bund, denn bei Aufstellungsversammlungen müssen wir andere Daten zugrunde legen als bei KMVs oder Kreisparteitagen. Die TO habe ich auch noch mal ein bisschen angeglichen, das ist alles soweit fertig und Einladungsfrist ist, glaube ich, nächste Woche Donnerstag, der 26. Bis dahin werdet ihr die Einladung dann auch bekommen. Eine entsprechende Wiki-Seite habe ich auch angelegt. Ich habe keine Mail bekommen von dir, die auch im Spam-Ordner. Aber du hast sie ja gekriegt, weil du hast mir ja meine Fehler vorgehalten. Vielleicht habe ich auch zu eng gedacht. Isan, das ist das falsche Ticket. Da kam ja dann später noch ein Ticket. Aber ich suche das nochmal raus. Ich bin mir ganz sicher, dass ich dir genau das, was ich dir jetzt erklärt habe, auch geantwortet habe. Insofern ist das alles soweit in trockenen Tüchern, Reinhard. Danke. Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Ich hatte ja im April einen Finanzantrag gestellt, der gilt ja für 6 Monate. Laufen die 6 Monate jetzt im September ab oder erst im Oktober? Um was ging's denn da? Um die Finanzierung einer Aufstellungsversammlung und die Arbeit hier vor Ort. Da war für 6 Monate, war das genehmigt. Jetzt wollte ich wissen, ob die 6 Monate im September ablaufen oder im Oktober. Also mit den 6 Monaten sind wir da nicht so ganz streng und da sich eure Aufstellungsversammlung ja jetzt auch dreimal verschoben hat, bei uns wird nichts gestrichen. Gut, danke. Jo, okay, dann sind wir soweit durch. Nächste Sitzung wäre der 3. Oktober, das ist in 14 Tagen wieder ein Donnerstag, wieder um 20.30 Uhr und auch wieder im NRW-Mambe. Und damit schließe ich die Sitzung um 21.08 Uhr. Dankeschön.